Komme hinein in die Ruhe Gottes. Прошлая Predigtreihe у нас была. Also die vergangene Predigtreihe war bei uns. My daddy is good. Mein Vater ist gut. Папа наш хороший. Amen. Папа ist gut. Это очень важная Predigtreihe была. Also das war eine sehr, sehr wichtige Predigtreihe. И нам нужно продолжать в это верить и в этом двигаться. Also wir müssen weiterhin daran glauben und darin sich bewegen. Я каждое утро, когда просыпаюсь, даже еще не встал. Also wenn ich jeden früh aufwache, bevor ich überhaupt aufstehe. Первое, что я говорю. Als erstes, was ich sage. Папочка. Mein lieber Papa. Доброе утро. Guten Morgen. Ты знаешь, это нужно делать. Weißt du, das muss man tun. Каждый день напоминай also, себе. Jeden Tag erinnere dich selber каждое dran. Утро. Also jeden Morgen. У меня есть папа. Ich habe einen Papa. На небесах. Im Himmel. Не просто Бог. Also nicht nur einfach Gott. Мой папа. Sondern mein Papa. Это залог твоего успеха и радости в дне. Und das ist der Pfand für dein Glück in deinem, an deinem Amen. Tag. Amen. И мы совсем немножечко только это поняли. Und wir haben nur ein wenig das verstanden. Совсем чуть-чуть ты это еще nur понял. Ein wenig haben wir davon was verstanden. И надо в этом еще больше практиковаться. Man muss sich noch mehr darin praktizieren. Поэтому не забывай эту тему. Deswegen vergesse dieses Thema nicht. Она была самая первая в этом году, и она очень-очень главная. Also die war die allererste in diesem Jahr und die war sehr, sehr wichtig. Правда? Nicht wahr? Она должна нас вести в этом году все время. Also die muss uns dieses Jahr die ganze Zeit durchführen. Ну вот вторая Predigtreihe. Aber die zweite Predigtreihe. И я знаю, что Бог вот в этом году Он положил что-то особенное. Ich weiß, dass Gott etwas Besonderes in dieses Thema hineingelegt hat. Да, вообще мы говорили уже в первое воскресенье, я говорил о том, что этот год будет беспокойный. Eigentlich habe ich an diesem an letzten Sonntag gesagt, dass dieses Jahr sehr un also ersten Sonntag gesagt, dass der sehr unruhig wird. Да, это пророческое слово, которое было у меня в сердце. Das ist ein prophetisches Wort, was ich in meinem Herzen hatte, что этот год будет очень непростой. Dass dieses Jahr sehr, nicht sehr einfach wird. Дети говорят, да. Die Kinder sagen, ja. Хорошо. Okay. Вот, этот год будет непростой в глобальном смысле. Also dieses Jahr wird nicht einfach sein im globalen Sinne. Во всем мире. Also auf der ganzen Welt. И не то, что касается тебя, а это also касается мира. Also nicht das, was dich anbetrifft, sondern das betrifft die Welt. И мы сталкиваемся с этими страхами. Und wir treffen auf diese Ängste. И у Бога есть как сказать, вакцина против страха. Und der Herr hat so ein Anti-Gift für die Angst oder gegen die Angst? Ja, yeah, yeah. Gegen die Angst. Когда у Бога есть средство против страха. Also wenn der Herr ein Mittel hat gegen die Angst. И это называется вера. Und das heißt Glaube. Вера это противоположность страха. Also Glaube ist das Gegenteil vom Angst. Страх противоположность веры. Und Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Интересно, как сейчас вот я вчера видел в Пекине, ситуация в Пекине. Also gestern habe ich mir diese Situation in Pekin angeschaut. Представляешь, не знаю, сколько там миллионов людей. Also stell dir vor, ich weiß nicht, wie viele Millionen dort leben. 30 или 40 или 50. 30 oder 40 oder 50. Миллионов людей. Also Millionen von Menschen. Но сейчас город как будто вымерший. Aber jetzt ist die Stadt wie ausgestorben. Город призраков. Also das ist wie eine Geisterstadt. Выходят на улицу эти репортеры, никого нет. Also die Reporter gehen auf die Straße, aber es ist kein Mensch draußen. На улицах нету людей. Also auf der Straße sind keine Menschen. И это в Пекине, где там und das ist in Peking. Тысячи людей, сотни тысяч людей все время на улицах. Wo tausende von Menschen andauernd in Bewegung auf der Straße sich befinden. Там в метро обычно, когда выходят, тебя выносят вот так. Also dort ist es in der U-Bahn gewöhnlich so, dass man die, dass du nicht rausgehst aus der U-Bahn, sondern dass man dich praktisch rausträgt oder rausbringt. Твое счастье, если в правильном направлении толпа идет. Und das ist dein Glück, wenn die Menge in die richtige Richtung geht. А если ты упал, все, они даже не виноваты будут, если не тебя затопчут. Und wenn du fällst, dann werden sie nicht einmal Schuld haben, wenn sie dich zertrampeln. А сейчас пустота в метро. Und jetzt ist eine Leere in der U-Bahn. Все эти магазины, киоски закрыты. Also alle Geschäfte, alle Kiosk, die sind zu. Потому что страх гуляет по улицам. Weil die Angst auf der Straße spazieren geht. И те немногие люди, которые там едут еще в автобусах, они все в этих масках. Und die wenigen Leute, die noch mit den öffentlichen fahren, die haben alle eine Mundmaske an. Представляешь, какая ситуация в городе? Also kannst du dir vorstellen, was für eine Situation in der Stadt herrscht? Страх. Angst. Если бы в Нюрнберге попал этот вирус, вот also stell dir vor, wenn in Nürnberg dieser Virus reingekommen wäre, was für Situation hier geherrscht hätte. Ты знаешь, в воскресенье так и так вообще-то не очень много людей, но. Eigentlich am Sonntag sind auch nicht so viele Leute in der Stadt, aber. И вообще-то у нас, знаете, люди боятся даже какого-то гриппа птичьего. Also bei uns haben die Menschen sogar eine Angst vor Vogelgrippe. Когда умерло два с петуха, уже была паника в средствах массовой информации. Wo zwei Hähne gestorben sind, da war schon überall diese Angst verbreitet. Я думаю, если коронавирус бы попал, батюшки мои. Ich denke, wenn der Coronavirus gekommen wäre, dann wäre was los. Ты знаешь, вот люди полны страхов, когда нет веры. Weißt du, die Menschen sind voller Angst, wenn der Glaube nicht da ist. И вот тут проявляется реальность качества человека. Und da zeigt sich die Realität oder die Qualität des Menschen. Qualität des Menschen. Amen. Amen. Знаешь, когда здесь в Европе была бубоновая чума в средние века. Бубоновая? Also wo, wo die Pest geherrscht hat im Mittelalter hier in Europa. Треть Европы умерла. Also ein Drittel von Europa ist ausgestorben. Вот треть, представь себе, да, человек, людей нету. Also stell dir vor, ein Drittel von Menschen ist weg. И в это время Und in dieser Zeit люди боялись хоронить людей, которые умерли. Haben die Menschen sogar Angst gehabt, die zu begraben, die gestorben sind. Это была самая профитабельная профессия. Das war die profitabelste Job überhaupt. Хоронить людей. Also die Menschen zu begraben. Давали десятки тысяч долларов, чтобы человека похоронили. Man hat damals Zehntausende von Euro gegeben, damit ein Mensch begraben wurde. Доллар, тогда евро еще Oder не было. Доллар. Да. Давали, потому что никто не хотел хоронить, они боялись заразиться. Also die haben denen gegeben, weil keiner wollte sie begraben, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. И в это время были христиане. Und in dieser Zeit waren Christen da, которые говорили, нет проблем. Die gesagt haben, kein Problem. Мы будем их хоронить. Wir werden sie begraben. И они хоронили и не заражались абсолютно. Also die haben sie begraben und haben sich überhaupt nicht angesteckt. Это длилось несколько некоторое время. Und es hat eine bestimmte месяц. Zeit lang angedauert, also ein paar Monate и lang. Вот один из них Джон Лейк его звали. Und einer von denen der hieß John Lake. Со своим другом голландцем. Mit seinem Freund, ein Holländer. Они хоронили десятки этих людей. Also die haben zehn Dutzende Menschen begraben. В одном гробу иногда, потому also что так много было умирало. Manchmal sogar in einem Grab, weil so viele Menschen starben. И когда прибыл корабль с врачами, und als ein Schiff angekommen war mit den Ärzten, вакциной, also mit Anti-Gegenmitteln, они попросили их сделать прививки. Die haben sie darum gebeten, dass sie sie impfen. Как вы вообще здесь выжили, они спрашивают. Die haben sie gefragt, wie habt ihr überhaupt die, überlebt? Хотите вы прививку? Also wollt ihr eine Impfung haben? John Lake говорит, не надо. John Lake sagte, nein, brauchen wir nicht. Kein Problem. Ты знаешь, говорит, Мы можем сделать эксперимент. Weißt du, wir können ein Experiment durchführen. Возьмите эти бактерии чумы. Also nimmt mal diese Bakterien von, die, von dieser schwarzen Pest. Из пены этих больных людей можно взять бактерии. Also man konnte aus dem Schaum von den Menschen, was aus dem Mund rauskam, diese Bakterien rausnehmen. И положите под микроскоп. Und nimmt das und legt das unter Mikroskop. И вы увидите, что эти микробы живут долго. Und ihr werdet sehen, dass diese Mikroben sehr lange leben. Но потом возьмите с микроскопа эти бактерии и положите мне на руки. Und dann nimmt diese Bakterien vom Mikroskop und legt mir das auf die Hände. Я покажу. Под микроскопом на руке. Und ich werde unter dem Mikroskop auf meine Hand zeigen, что эти бактерии сдохнут сразу. Dass diese Bakterien sofort verrecken. Врачи говорят, нет, не может быть. Die Ärzte haben gesagt, nein, das kann nicht wahr sein. Сделайте. Er sagt, mach das mal. Они сделали этот эксперимент. Und die haben tatsächlich dieses Experiment durchgeführt. И они увидели, что как только микробы попадали на руку этого Джона Лейка. Und die haben gesehen, sobald die Bakterien auf die Hand von diesem John Lake gelangen, они умирали. Starben sie sofort. И ты знаешь, это действует дух веры. Und weißt du, der Geist des Glaubens wirkt darin. Дух веры, он не пускает через поры твоего тела всякие микробы, also бактерии. Der Geist des Glaubens, der lässt nicht durch irgendwelche Bakterien durch die Poren deiner Haut. Amen. Amen. А дух страха, он впускает все эти поры, все через поры. Aber der Geist der Angst, der lässt alles durch, was durch die Poren so durchgehen kann. Вся дрянь, она будет внутри. Also der ganze Dreck wird innen drin sein. Потому что дух страха, он принимающий дух. Weil der Geist der Angst ist ein Geist, der immer aufnimmt. А дух веры, это который работает наружу. Und der Geist des Glaubens, das ist derjenige, der nach außen wirkt, also nach außen arbeitet. Это гарантия твоей победы. Und es ist die Garantie von deinem Sieg. Поэтому становись сильным в вере. Deswegen werde stark im Glauben. Не бойся ничего и никого. Und hab vor nichts Angst und vor niemanden. И входи в покой Божий. Und komm hinein in die Ruhe Gottes. Чем ближе ты с ним, Also je näher du an ihm bist, тем больше покоя приходит в твою жизнь. Desto mehr Ruhe kommt in dein Leben hinein. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Hey, hey. Wow. Сблизься с ним и будешь спокоен, говорит Библия. Die Bibel sagt, komm ihm nahe, dann wirst du ruhig sein. И я уверен, если ты зайдешь туда, тебе там понравится. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du da reinkommst, dann wird es dir sehr gefallen. Amen. Ты не захочешь отсюда выходить. Du wirst nicht da rausgehen wollen. Halleluja. Halleluja. И никто не сможет тебя выкинуть оттуда из этого покоя. Und keiner kann dich aus dieser Ruhe wieder rausbringen. Знаешь, для неверующего человека достаточно черной кошки. Weißt du, für einen ungläubigen Menschen reicht sogar eine schwarze Katze. Черная кошка пробежала, и у него уже паника. Die schwarze Katze ist über den Weg gelaufen und schon hatte Panik. Не надо даже коронавируса, черной кошки хватит. Man braucht nicht einmal einen Coronavirus, also die schwarze Katze reicht aus. А верующий человек посмотрит вслед черной кошки и скажет. Aber der gläubige Mensch schaut der schwarzen Katze hinterher und sagt. Беги, благословенная тварь Божья. Also laufe weiter, du gesegnete Kreatur Gottes. Amen. Amen. При чем здесь кошки? Was haben die Katzen hier damit zu tun? Мы их благословляем. Wir segnen sie. Amen. И мы входим в покой, когда мы уверовали. Und wir gehen in die Ruhe hinein, wenn wir glauben. Входим в покой, мы уверовавшие. Also wir, die gläubig sind, wir kommen in die Ruhe Gottes rein. Все дело в вере, друзья. Also alles steckt im Glauben. И вера от слышания. Und der Glaube kommt vom Hören. То есть, если ты кормишь свою душу дуроскопом, also wenn du deine Seele mit irgendwelchen blödsinnigen Geschmarri fütterst, я перевожу с греческого, это телевизор. Also ich übersetze das vom Griechischen, das ist der Fernseher. Duroskop, Televisor, да? Also das ist praktisch der dummer Kasten. Also wenn dummer du das, Kasten, Amen. Also wenn du dich vom dummen Kasten ernährst. Und du schaust andauernd Coronavirus, Coronavirus. Ужас, Schrecklich. Потом душа твоя хрипнула, и ты заснул. Dann wird deine Seele auch angebrochen werden. Und dann schläfst du ein. Und dann wunderst du dich, warum habe ich keinen Glauben? Wo ist der Glaube? Wo ist das hin? Es ist verloren gegangen. Вера от слышания Слова Божия, а не от слышания новостей. Denn der Glaube kommt von dem Wort Gottes und nicht von dem Hören von den Nachrichten. Кто-то здесь? Ist jemand hier? Amen. Amen. И когда ты слышишь голос Бога? Und wenn du die Stimme Gottes hörst? Я много раз слышал голос Бога. Ich habe oft die Stimme Gottes gehört. Но я ни разу не помню. Aber ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass, wo ich seine Stimme hörte, dass es eine nervöse Stimme wäre. Also er hat immer eine ruhige Stimme. Also Gott hat immer eine ruhige Stimme. Er hat keinen Stress, das garantiere ich dir. Amen. Und Gott hat keinen Stress. Halleluja. Почему? Он зашел в свой покой. Wieso? Weil er in seine Ruhe reingegangen ist. И он там остается всегда. Und er bleibt dort immer. Как хорошо, когда ты заходишь туда же, где он. Und es ist so gut, wenn du genau in denselben Ort reinkommst wie er. У Бога нету стресса. Halleluja. Gott hat keinen Stress. Halleluja. Amen. У него все под контролем. Also er hat alles unter seiner Kontrolle. И это должно быть и у меня, и у нас. Und das muss bei mir und bei uns sein. У нас должен быть покой, друзья. Also wir müssen, meine Freunde, immer Ruhe haben. Покой от веры. Wir müssen die Ruhe von unserem Glauben haben. А вера от слышания. Und der Glaube ist vom Hören. И твоя вера, она должна сиять. Und dein Glaube muss strahlen. Есть вера, она сияет. Also es gibt einen Glaube, der strahlt. Вот знаешь, люди спокойно, они сияют. Weißt du, ruhige Menschen, sie strahlen. Когда много покоя, человек сияет. Also wenn viel Ruhe im Menschen ist, dann strahlt der Mensch. Я сегодня бегал здесь в Стадтпарке. Also ich bin heute im Stadtpark gelaufen. И смотрю на лица, все депрессивные. Und schaue mir so die Gesichter an und alle sind schon depressiv aus. Даже те, которые бегают. Sogar diejenigen, die joggen. Все такие какие-то пасмурные. Also alle sind so trüb im Gesicht und ich dachte mir, oh Herr, was ist das? Что здесь? Уже здесь коронавирус. Was ist das? Ist hier schon der Coronavirus? Никто не смотрит ни на кого. Also keiner schaut aufeinander. Господи, думаю, Боже, где я? Ich denke mir, Herr, wo bin ich? Знаешь, а люди покоя, они сияют. Weißt du, die Menschen der Ruhe, sie strahlen. Amen. Amen. Okay. Если ты видишь на улице улыбающего человека, ты знаешь, либо он обкуренный, либо он христианин. Also wenn du einen Menschen draußen siehst, der lächelt, dann weißt du, entweder hat er was geraucht oder er ist ein Christ. Ist ein Christ besser, Amen. Ein Christ ist besser, Amen. Halleluja. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, wir freuen uns. Мы не обкуренные. Also wir haben nichts geraucht. То, что у тебя есть, ты сможешь давать. Und das, was du hast, das kannst du geben. Понимаешь? Мы даем только то, что мы имеем. Verstehst du, wir können nur das geben, was wir selber haben. И то, что мы много имеем, то мы даем охотно. Also, wenn wir viel davon haben, dann geben wir das sehr gerne. Мы даем то, чем мы богаты. Also, wir geben das, wo wir unser Reichtum haben. Когда еще было ГДР, ФРГ. Wo früher noch DDR war und Bundesrepublik Deutschland. Да, ГДР, ГДРовцы сделали такую гадость. Also, die Ossis haben so ein so ein Blödsinn gemacht, oder? Also sie haben so eine eklige linke Sache gemacht. Die haben einen LKW mit dem Müll beladen. Und fuhren auf die Seite von praktisch von Westdeutschland und haben dort das alles abgeladen. Und haben sie gedacht, jetzt haben wir ihn gezeigt. ФРГ утром проснулись. Und BRD ist in der Früh aufgewacht. Вот эта гадость валяется, мусор. Und dann sehen sie, es liegt überall Dreck und Müll. И там такой совет собрался, думает, давай мы им тоже там мусора повыгрузим. Und dann hat sich, dann haben sie sich versammelt und haben sich so beratschlagt, komm, lassen wir uns das selber machen. Мы им этот мусор назад выкинем. Also wir werden diesen Müll ihnen wieder zurückbringen. Потом один говорит, нет. Und dann sagt einer, nein, lass uns das anders machen. Wir werden Lebensmittel kaufen, werden ein LKW damit beladen und werden das ihnen hinschicken. Und so haben sie es auch gemacht. Und die, die Ossis wachen in der Früh auf. Also wenn jemand hier Ossis ist, das ist nicht über euch, bitte beleidigt euch nicht. Also DDR, es ist einfach nur eine Geschichte. Und ich kann da nichts dafür. Okay. Und so wachen sie in der Früh auf und dann sehen, ach, das sind Lebensmittel. Und dann steht ein Schild dort. Und da steht geschrieben, also jeder gibt das, was er hat. Womit er reich ist. Womit er reich ist. Amen. Каждый дает то, чем он богат. Also jeder gibt das, wovon er reich ist. Amen. Womit er reich ist. Ja. Amen. Одного человека послушаешь, у него столько проблем. Einen Menschen hörst du mal zu, und dann hat er so viele Probleme. Ваши уши вот так вот трубочку сворачиваются. Und deine Ohren rollen gleich ein. А у другого, как будто вообще он на Луне живет, такой счастливый такой. Und bei dem anderen ist, als ob er auf dem Mond lebt. Er ist total glücklich. Такой Божий одуванчик. Аллилуйя, все хорошо. Also so ein Gottes Blümchen. У нас есть такие люди в церкви. Я так благодарен. Also wir haben solche Menschen in der Gemeinde und ich bin so dankbar, dass es solche Menschen gibt. Also sobald du sie siehst, strahlen sie und du möchtest einfach sie umarmen und küssen. Amen. Amen. И вот хочется, чтобы в этот дух веры он проник в твое сердце, чтобы у тебя не было постоянно речи о проблемах, о том, что у тебя есть Господь, Папа на небесах, все хорошо. Und ich wünsche mir, dass dieser Geist des Glaubens in dich reinkommt, dass du nicht von deinen Problemen sprichst, sondern dass du weißt, dass dein Papa im Himmel ist und dass er dir hilft. Halleluja. И вот давай заполним это сердце свое Духом Святым. Lass uns unser Herz mit dem Geist des Glaubens auffüllen. Духом веры. Mit dem Geist des Glaubens. Amen. И когда Иисус будет в центре твоей жизни, und wenn Jesus Christus in deinem Leben als Mittelpunkt sein wird, dann wird der Heilige Geist seinen Segen dir einen mächtigen Segen geben. Und er wird dir so denken, wie soll ich ihn noch segnen? Ich möchte ihn noch mehr segnen. Der Heilige Geist wird auf dich arbeiten. Wieso? Weil du Jesus als Zentrum deines Lebens hast. Und er will, dass es andere sehen. Чтобы ты стал рекламой. Dass du eine Werbung für Jesus wirst. Amen. Amen. Радость, мир, покой, deswegen gibt er dir Freude, er gibt dir Frieden, er gibt работу, dir Freude, er gibt dir einen Job, er gibt dir Finanzen. Хочет, wieso? Weil er will, dass du für Jesus eine Werbung wirst. Увидеть, aber es ist so wichtig für ihn zu sehen, dass Jesus in deinem Zentrum steht. Увидит, что, вот, центре, все, also wenn sobald er sieht, dass Jesus in, als Zentrum in deinem Leben ist, dann bist du versorgt. Wieso? Weil der Heilige Geist anfängt dann für dich zu arbeiten. Auf dich. Also er kümmert sich und sorgt sich um dein Leben. Und dann wirst du um nichts bitten müssen. Du wirst einfach nur ihm danken dafür. Wieso? Weil er da ist, weil er neben dir ist. Aber er sieht, er sucht nach Anbeter. Да, он ищет. Он говорит, где те люди, у которых в центре Иисус? Я их хочу благословить. Er sucht nach Anbeter. Er fragt sich, wo sind die Menschen, die Jesus anbeten? Ich möchte segnen. Почему так важно, чтобы он это увидел в тебе? Wieso ist es so wichtig, dass er das in dir sieht? Потому что когда Дух Святой вкладывает, инвестирует, он, wenn der Heilige Geist in dich investiert und in dich reinlegt. Он хитрый. Er ist sehr schlau. Он мудрый. Er ist klug und weise. Он не хочет вкладывать туда, где потом все вылетит и все будет nicht, кака. Er möchte nicht in das, in das investieren, wo er investiert und dann wird das einfach alles verschwendet und kommt nichts dabei raus. А потом человек скажет, да ну его Иисуса, и я такой буду такой крутой без Иисуса. Dann sagt der Mensch, was soll ich mit diesem Jesus, ich bin auch ohne ihn cool genug. Поэтому так важно, чтобы Иисус был реально в центре жизни. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus als Zentrum deines Lebens ist. Иисус не зря сказал, ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Jesus hat nicht umsonst gesagt, such zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zufallen. Приложится, просто zufallen, оно будет also только сыпаться на тебя. Es wird einfach auf dich rüberkommen, rübergeschmissen. Also. Amen. Почему? Прежде всего, говорит, ищи Царствие Божие. Deswegen sagt er, als allererstes, such nach dem Reich Gottes. Тогда не надо будет тебя просить, постоянно о чем-то искать. Dann wirst du nicht ständig etwas bitten oder etwas suchen. Оно будет тебя догонять. Das wird dich aufholen. Благословение будет за тобой бежать. Also der Segen wird dir nachrennen. Ты говоришь, хватит уже, хватит уже. Du wirst dann sagen, ach, es ist genug, es ist genug. А Дух Святой говорит, не, я тебя еще благословлю. Und der Heilige Geist sagt, nein, nein, ich will dich noch segnen. А, мне это нравится. Weißt du, und es gefällt mir. Господь, больше, больше, больше, больше. Аллилуйя. Der Herr, noch mehr, noch mehr. Знаешь, иногда бывает, ты вкладываешь какого-то человека. Weißt du, manchmal passiert das so, dass du in einen Menschen investierst. Время с ним проводишь. Du verbringst Zeit mit ihm. Молишься, любишь, благословляешь. Du betest, du redest mit ihm, du segnest ihn. Потом вдруг он становится таким непонятным. Und plötzlich wird er zu so einem seltsamen Menschen. Вдруг начинает тебе хамить. Und plötzlich fängt er frech zu werden. Почему-то он попал в искушение. Aus irgendeinem Grund ist er in Versuchung geraten. Okay. Okay. И все то, что ты инвестировал, оно пропало. Und alles, was du investiert hast, ist alles verpufft. Знаешь, когда с Иисусом обошлись так же? Weißt du, als man mit Jesus genauso umgegangen помнишь, hat? Да? Иисус и Иуда. Du kannst dich erinnern an Jesus und an Judas. Иуда. Он an же Judah. Был такой рядом с Иисусом все время. Also er war doch immer neben ihm. 3,5 года er war doch sehr nah an ihm. Er hat 3 Jahre mit ihm gewandelt. Чудеса видел. Er hat die Wunder gesehen. Деньги собирал. Er hat das Geld eingesammelt. Пользовался причем из кассы. Und er hat dabei noch aus der Kasse für sich was rausgenommen. И потом такой, Иисус, ты кто вообще такой? Und dann später, Jesus, wer bist du überhaupt? И потом Иисус сказал эту фразу, идущий со мною хлеб поднял на меня петух. Он говорит, он стал меня пинать. Und dann hat er gesagt, derjenige, der mit mir ging, der hat angefangen, mich mit deinem Fuß zu treten. Er sagt, wir haben zusammen gegessen und er hat angefangen, mich zu treten. Und er genauso, Herr, ich habe so viel Kraft daran investiert. Weißt du, der Heilige Geist möchte nicht als Dummkopf in dieser Situation sein oder rauskommen. Er investiert, investiert, investiert, aber dann, pff, ты говоришь, да ну его. Er investiert, investiert in dich und dann sagst du, lass mich doch in Ruhe. Поэтому Господь внимательно смотрит, в центре кто? Deswegen schaut der Herr ganz aufmerksam zu, wer steht in deinem Zentrum? Мы все молимся, мы все молимся. Wir beten alle. Сотни миллионов людей молятся, молятся. Also hunderte, tausende von Menschen, die beten. А Бог смотрит, а где они поклонники? Aber Gott schaut, wo sind Anbeter? Кто из них реально имеет в центре Иисуса? Wo, wer hat von ihnen tatsächlich Jesus im Zentrum? И тогда ему достается по максимуму. Und dann bekommt er Maximum von allem. Halleluja. И не надо Halleluja. Много молиться. Und man muss nicht viel beten dafür. Почему? Потому что в центре Иисус. Wieso? Weil Jesus im Zentrum ist. О, Halleluja. Halleluja. Господь хороший. Der Herr ist gut. Он любит нас. Er liebt uns. Он любит Иуду тоже. Er liebt auch Judah. Но благословляет он тех, которые верны. Aber er segnet diejenigen, die ihm treu sind. Которые в центре имеют Иисуса. Wo Jesus in ihrem Zentrum des Lebens steht. Которые говорят и делают. Die was sagen und auch tun. На которых можно положиться. Auf die man sich verlassen kann. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Okay, я хотел бы говорить все-таки на эту тему. Also jetzt möchte ich doch auf dieses Thema sprechen. Да, давай мы включим Деяния 27 главу. Lass uns mal Apostelgeschichte 27 aufschlagen. Да, с 20 стиха можно прочитать. Also ab dem Vers 20 bis 26. Danke, Anna. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mit mir gehorchen sollen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst von dem Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alles geschenkt, alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie er es mir gesagt hat. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Apostel Павел, он попал под преследование иудеев. Also der Apostel Paulus wurde verfolgt von den Hebräern, also von den Juden. Его же земляки. Also seine Leute also, wollten ihn umbringen. И поэтому он потребовал суда у кесаря. Deswegen hat er ein Gericht bei dem Caesar gefordert. И у него было право. Und er hatte Recht dazu. Как римский гражданин. Wie ein römischer Bewohner. Also каждый имел право лично перед кесарем предстать и получить от него суд. Also jeder hat das Recht, vor dem Caesar zu treten und von ihm gerichtet zu werden. И его отправляют на корабле в Рим. Und man schickt ihn auf einem Schiff nach Rom. И корабль попадает в большую бурю. Und der Schiff geriet in einen Sturm, in einen gewaltigen Sturm. Средиземное море имеет определенные периоды, где происходят постоянно какие-то штормы. Also Mittelmeer hat, beim Mittelmeer ist das so, dass bestimmten Zeiten heftige Stürme aufkommen. Итак, Павел сидит на корабле как заключенный. Also der Paulus sitzt auf dem Schiff wie ein Gefangener. Помимо него 267 человек, по-моему. Außer ihm waren dort ungefähr 260 Leute. Он под охраной. Auf dem Schiff. Also er ist unter Bewachung. Он заключенный, да? Er ist ein Häftling. И он не имеет влияния на этом корабле вообще ноль. Und er hat absolut keinen Einfluss auf diesem Schiff, null. Вообще-то это путешествие было его последним. Überhaupt war das diese Reise, die seine letzte Reise war. Он вышел на финишную прямую. Also er ist auf den zum Finish gekommen. В своем пути за Господом. Also in seinem Weg hinter dem Herrn. И в Риме его обезглавили. Und in Rom wurde er geköpft. Так же как и апостола Петра его убили тоже в Риме. Also genauso auch wie der Apostel Paulus in Rom umgebracht wurde. И в Риме была посеяна святая кровь мучеников, поэтому там создалась огромная церковь. Und in Rom wurde das Blut von diesen Märtyrern gesät, deswegen entstand dort eine große, mächtige Gemeinde. Ты можешь сегодня побывать в катакомбах, где были там тысячи христиан. Also du kannst dort in Katakomben mal besuchen, da waren tausende von Christen. Они собирались в шахтах, где хоронили людей. Also die haben sich in diesen Schachten versammelt, wo die Menschen begraben wurden. Потому что им не разрешали проводить собрания в другом месте, только на кладбище. Deswegen, weil sie keine Versammlungen durchführen konnten, deswegen haben sie sich nur auf dem Friedhof getroffen. И они там на кладбищах собирались, они кладбища были внизу в шахтах. Und deswegen haben sie sich an diesem Friedhof versammelt und die waren dort unter der Erde. Сегодня ты можешь пойти на экскурсию, там тебе покажут гробы разных святых людей. Und dort kannst du heute das besuchen, da werden dann dir diese Gräber gezeigt. Но это другая история. Aber das ist eine andere Geschichte. И вот Павел находится на корабле. Und so befindet sich der Paulus auf dem Schiff. И корабль попадает в шторм. Und der Schiff gerät in einen Sturm hinein. Эти профессионалы, матросы сделали все, что могли. Und diese Matrosen, die professionell waren, die haben alles Mögliche gemacht. Выкинули балласт какой-то еще. Die haben Ballast abgeworfen oder noch etwas. Все, что могли сделали, но продолжается шторм, они уже почти умирают. Also die haben alles getan, was sie tun konnten, aber der Sturm geht ja weiter. Они не хотят кушать, их никто не заставит кушать. Also sie wollen nichts mehr essen, also keiner kann sie dazu zwingen. И вот Павел встает и говорит. Und so steht der Paulus auf. Ребята, Jungs, я вам посоветовал тогда, когда мы были еще на Крите, не уходите с Крита. Also ich habe euch damals geraten, wo wir auf Kreta waren, dass wir dort bleiben sollen. Там надо было оставаться. Also dort hätten wir bleiben sollen. Если ты читаешь эту историю, написано, что офицер римский, он доверял больше капитану, чем Павлу. Also wenn du diese Geschichte so dir dann durchliest, dann siehst du, dass der Kapitän mehr dem römischen Offizier vertraut hat als dem Paulus. Хотя Павел сказал, я вижу, что будут проблемы у нас. Obwohl der Paulus gesagt hat, ich sehe, wir werden Probleme auf unserem Weg haben. Человек Божий, он не профессионал. Weißt du, ein Gottesmann ist kein professionell Он имеет контакт с Господом. Also er ist nicht professionell, aber er hat eine Verbindung zu Gott. Который профессионал всегда во всем. Der in allem professionell ist. И поэтому иногда следует слушать человека Божия. Deswegen sollte man manchmal auf den Mann Gottes hören. Он видит что-то. Also er sieht etwas. То, что не видят профессионалы. Das, was die Fachmänner nicht sehen. В бизнесе. Im Business. В каком-то другом деле. Oder in irgendeiner anderen Sache. Прямо важно увидеть что-то. Weißt du, es ist sehr wichtig, etwas zu sehen. И он говорит, я вижу. Und er sagt, ich sehe. Что у нас кораблем будет проблема, не надо отплывать. Dass wir mit dem Schiff Probleme haben werden, wir sollten hier bleiben. Но сотник доверял больше кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла, говорит Библия. Also die Bibel sagt, dass dieser Kapitän mehr dem Offizier vertraut hat als dem Paulus. Так бывает в жизни. So ist es manchmal im Leben. И Павел говорит, слушайте, ребят, надо было послушаться тогда. Und er sagt, Jungs, ihr hättet auf mich damals hören sollen. Но теперь я убеждаю вас ободриться. Aber jetzt will ich euch überzeugen, ihr sollt Mut haben. Советую всем покушать. Und ich rate euch allen etwas zu essen. Потому что ангел Бога, которому я служу. Denn der Engel Gottes, dem ich diene, dem Давай Gott, dem ich diene. 23 стих, можно, пожалуйста? Lass uns mal den Vers 23 einschalten. Какой классный стих. Das ist so ein tolles Vers. Он говорит, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Которому я принадлежу и которому я служу. Also dem ich angehöre und dem ich diene. Которому я принадлежу и которому я служу. Dem ich angehöre und dem ich diene. Смотри, как это он подчеркивает. Schau her, wie er das Ganze unterstreicht. Ангел Бога. Engel Gottes. Которому я принадлежу. Dem ich angehöre. И которому служу. Und dem ich auch diene. Друзья, когда ты принадлежишь Богу. Meine Freunde, wenn du zu Gott gehörst. И когда ты служишь ему. Und wenn du ihm dienst. Ангелы бегают вокруг тебя. Die Engel Gottes, die laufen um dich постоянно, herum. Постоянно, andauernd. Постоянно, ständig. Постоянно. У тебя есть ангелы. Du hast Engel um dich. Halleluja. Halleluja. И они бодрствуют, потому что им Бог, сам Бог сказал, следите за ним. Und die sind sehr wachsam, weil Gott ihnen selbst aufgeboten hat, sie sollen auf dich acht geben. Ты читал это в Библии написано? Hast du das in der Bibel gelesen? Ангелам твоим повелю о тебе охранять тебя на всех путях. Ich werde den Engel Gottes befehlen, dass sie auf allen deinen Wegen dich bewachen und bewahren. Also sie sollen auf allen deinen Wegen dich bewahren. Бог говорит этим верзилам, этим бодигардам, он говорит, не спускайте с него глаз. Also er sagt diesen mächtigen Engel, ihr sollt nicht die Augen von ihnen ablassen. И вот Павел находится в этой ситуации. Ангел приходит и говорит ему, Павел. Und der Paulus befindet sich in dieser Situation und der Engel Gottes kommt zu ihm und sagt, Paulus, entspann dich. Тебе должно быть время. Du musst dort sein. Ты будешь там в любом случае. Du wirst dort auf jeden Fall dort kommen. Несмотря ни на что. Trotz allem. Trotz allem. Ты будешь там. Du wirst dort sein. И und? Я тебе дам в нагрузку всех этих людей на корабле. Und ich werde dir noch dazu diese alle Menschen geben, die auf dem Schiff sich befinden. Они вместе с тобой спасутся, так и быть. Also sie werden alle gerettet werden mit dir, so soll es sein. Представляешь? Stell dir vor. Господь der Herr явился ему, hat sich ihm gezeigt и говорит, ты будешь там, перед Кесарем. Und er sagt, du wirst dort sein, im Rom vor dem Caesar. И Павел говорит, ободритесь, ребята, я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Und der Paulus sagt, also hab Mut, denn es wird, ich glaube daran, dass es so passieren wird, wie Gott mir das gesagt hat. И он даже знает, что будет. Und er weiß sogar im Voraus, was passieren wird. Нас выбросят на какой-нибудь необитаемый, на какой-нибудь also, остров. Also wir werden rausgeworfen auf irgendeine Insel. Amen. И так и произошло. Und so passierte das auch. Мы читаем об этом. Wir lesen auch darüber. Что я хотел сказать? Когда ты хочешь слышать голос Бога? Also was will ich dazu damit sagen? Also wenn du die Stimme Gottes hören möchtest. Иногда люди говорят: «Ой, пастор, я не слышал голос Бога, хочу его слышать». Manchmal sagen die Menschen: «Пастор, ich höre die Stimme Gottes nicht und ich möchte es so gerne». Хочу слышать личное слово от Бога. Ich möchte ein persönliches Wort von Gott hören. Я хочу предупредить. Ich möchte dich warnen. Когда я лично слышу слово Бога. Also wenn ich persönlich Gottes Wort höre. То после этого происходят всегда какие-то неприятности. Dann passieren danach immer irgendwelche Schwierigkeiten oder Missverständnisse. Also keine guten Dinge. Nicht guten Dinge, Amen. Не потому, что Слово Бога приносит проблемы. Nicht, weil das Wort Gottes Probleme bringt mit sich. Но потому, что Бог знал, что будут проблемы, и поэтому Он лучше скажет тебе заранее, чтобы ты в это сложное время прошел через это время. Weil Gott schon im Voraus gewusst hat, dass diese Schwierigkeiten auftreten werden und er möchte dich warnen und dir schon im Voraus sagen und dir damit Kraft geben, dass du das durchgehen kannst. Так и здесь. Ангел пришел не просто так, Павлу. Also genauso verhält es sich hier auch so. Paulus Engel Gottes kam nicht einfach so zum Paulus. Он говорит, тебе надо будет выступить перед Кесарем. Er sagte, du wirst vor dem Cäsar treten. Но он не сказал, что корабль утонет. Aber er hat nicht gesagt, dass das Schiff untergehen wird. Что они какой-то там остров будут выброшены. Dass die auf irgendeine Insel verschlagen werden. Что его там змея укусит. Dass dort ihn auch eine Schlange beißen wird. Бог просто сказал, ты будешь стоять перед Кесарем, понял? Gott hat einfach gesagt, du wirst einfach vor dem Cäsar treten. И Павел понял, да. Und der Paulus hat verstanden, ja. Все хорошо закончится. Also alles wird gut auskommen, несмотря ausgehen. Ни на что. Also trotz allem. Знаешь, Бог не всегда рассказывает тебе поэтапно твой путь. Weißt du, Gott erzählt dir nicht immer etappenweise deinen Weg. И он это не считает нужным. Und hält das nicht für wichtig. Amen. Für wichtig. Иногда есть христиане, они хотят все знать. Also manchmal gibt es solche Christen, die wollen Господи, immer alles im Voraus wissen. Я выйду из дома, идти налево или направо. Herr, ich gehe jetzt aus dem Haus heraus, soll ich nach links oder nach rechts gehen? Господи, Дух Святой. Herr, Heiliger Geist. Ехать на метро или на автобус? Soll ich Bus fahren oder soll ich U-Bahn fahren? Нет, иди пешком лучше. Geh lieber zu Fuß. Всегда. Immer. Если у тебя дух страха, ходи пешком. Amen. Also, wenn du den Geist der Angst in dir hast, dann geh lieber immer zu Fuß. Хоть один плюс будет, здоровый будешь. Dann hast du wenigstens ein Plus, dass du gesund wirst davon. Amen. Amen. Тебе не нужно ловить всегда от Господа эти откровения, где Also, Господь, du musst куда? Nicht immer diese Offenbarung empfangen, was du da so gleich jetzt machen musst. Я верю, что Бог дает нам свободу. Also, ich glaube, dass der Herr uns die Freiheit gibt. Он дает тебе направление. Er gibt dir eine Richtung. Говорит, на финише будет все хорошо, понял? Er sagt, am Finish wird alles gut sein, okay? А все остальное, hast du verstanden? Это уже дело веры. Und alles andere ist die Sache des Glaubens. Ходи, беги, geh, renne, едь, чем fahre, хочешь, куда fahre mit was du willst, wohin Понимаешь? Du willst. Но имей этот дух веры. Aber hab diesen Geist des Glaubens. Amen. Amen. Amen. И тогда у тебя будет успех. Und dann wirst du Erfolg haben. И Павел, он не знал всех этих деталей. Und der Paulus wusste die ganzen Einzelheiten nicht. Иначе он бы сильно переживал, наверное. Sonst hätte er wahrscheinlich sehr, viel zu sehr Sorgen gemacht, Но здесь glaube ich. Он встает и ободряет всех этих несчастных людей. Aber hier steht er auf und ermutigt alle diese unglücklichen Menschen. Он вошел в покой Божий. Also er ging in die Ruhe Gottes hinein. Почему? Wieso? Потому что он получил слово от Бога. Weil er das Wort Gottes bekommen hat. Это стало основой его покоя. Das wurde zur Basis seiner Ruhe in Gott. Настолько сильно. Dass es so stark geworden. Что когда матросы решили сбежать с корабля. Dass wo die Matrosen beschlossen haben zu fliehen vom Schiff. Как крысы с тонущего корабля бегут, знаете? Also wie die Ratten immer von einem sinkenden Schiff wegrennen wollen. Так и матросы договорились друг с другом. Давай мы возьмем последнюю лодку и смотаемся быстрее. Also genauso haben die Matrosen miteinander абгеспрохен. Wir sollen das letzte Boot, Rettungsboot nehmen und damit abhauen. Потихонечку дернем, потому что все не влезут в лодку. Also komm, lass uns mal schnell in dieses Boot rein, weil es passen ja sowieso nicht alle rein. Они понимали, что хана. Also sie wussten, dass es schon zu Ende alles geht. С греческого языка перевожу. Also ich übersetze euch von der griechischen Sprache, es ist alles Ende, aus. И когда Павел увидел, что они бегут с корабля, Und als Paulus gesehen hat, dass sie fliehen wollten vom Schiff, он говорит капитану, er sagt zum Kapitän, если эти матросы не останутся на корабле, also wenn diese Matrosen nicht auf dem Schiff bleiben, тогда вы не спасетесь. Dann werdet ihr nicht gerettet werden. Stell dir vor. Он себя не включает. Also er schließt sich da nicht ein. Он говорит, вот вы не спасетесь, я точно спасусь. Also sagt, also ihr werdet nicht gerettet werden, aber ich hundertprozentig. Вау, я думаю, Господи. Wow, ich dachte mir, Herr. Он знал, во что он верил. Also er wusste, an wen er geglaubt hat. Он говорит, вот вы не спасетесь. Er sagt, also ihr werdet nicht gerettet я werden. Я вас просто предупреждаю, если матросы уйдут с корабля, вам кранты. Also ich warne euch, wenn diese Matrosen abhauen, dann werdet ihr umkommen. У меня в любом случае будет выход хороший. Aber ich werde in jedem Fall einen guten Ausgang haben. Какой-нибудь ангел опять придет, его перетащит куда надо. Also es wird irgendein Engel kommen und wird ihn irgendwo hinbringen. Катапульта какая-нибудь взлетит. Oder er wird katapultiert oder was auch Alleluia. Immer passiert, aber er wird gerettet Но он werden. Говорит, вы, ребята, не спасетесь, если вы не оставите этих матросов. Aber er sagt, ihr Jungs werdet nicht gerettet werden, wenn ihr diese Matrosen abhauen lässt. И капитан уже стал умнее, он слушался Павла. Und der Kapitän wurde dann schon klüger, hat dann auf Paulus gehört. Они обрезали канаты, лодка упала, и ни у кого не было шанса убежать с корабля. Und die haben diese Seile abgetrennt und das Boot kam ins Wasser und so blieben sie dann auf dem Schiff. Ой, Господь, я хотел бы еще так много говорить. Ja, ich möchte so gerne noch viel sagen. А времени нет. Aber ich habe keine Zeit mehr. Корабль может утонуть. Weißt du, das Schiff kann untergehen. Но я спасусь. aber ich werde gerettet werden. Когда человек веры, он так говорит. Wenn der Mensch des Glaubens ist, so spricht er. Вокруг может быть коронавирус, но меня это не касается. Also um mich herum kann Coronavirus sein, aber es betrifft mich nicht. Вирус может быть рядом со мной, чихать рядом, кашлять на меня рядом, но я буду спасен. Also der Virus kann neben mir sein, es kann mich anhusten, es kann schneuzen, was auch immer, aber es wird mich nicht treffen. Почему? Wieso? Падут подле тебя тысячи, одесную тебя сотни тысяч, а тебе не приблизиться. Aber es werden Zehntausende, Tausende neben dir fallen, aber es wird dich nicht treffen. Будет кризис, да, он будет для всех бизнесов, но не для моего бизнеса. Also es werden Krisen kommen, aber es wird nicht für mein Business, also nicht für mein Geschäft Krise sein. Почему? Wieso? Потому что есть дух веры. Weil es gibt den Geist des Glaubens. Несмотря ни на что. Und trotz allem. Мы остаемся всегда на плаву. Bleiben wir immer auf dem Wasser. Павел рассказывал много раз о том, как он переживал разные ситуации. Und der Paulus erzählte viel, wie er verschiedene Situationen erlebte. Но мы, говорит, как Ванька в станьках. Aber er sagt, wir sind wie ein Mensch, der immer aufsteht. Нас пытаются убить, но мы не погибаем. Also man versucht uns zu umzubringen, aber wir kommen nicht um. Halleluja. Halleluja. Дух веры. Der Geist des Glaubens дает тебе покой. Gibt dir diese Ruhe. Halleluja. Halleluja. Ты здесь? Bist du hier? Войди в присутствие Господа. Geh in die Gegenwart Gottes hinein. И там есть покой. Und dort ist die Ruhe. Прими это как вот откровение для твоей жизни. Empfange es als eine Offenbarung für dein Leben. Несмотря ни на что. Trotz allem. Несмотря ни на что. Trotz allem. Но во мне, в моем духе живет вера. Aber in meinem Geist lebt der Glauben. Я не буду ныть, как прочие. Und ich werde nicht jammern wie der Rest der Welt. Павел мог бы сидеть на корабле и ныть. Der Paulus hätte auf dem Schiff jammern können. Wie die übrigen. Корабле, bla-bla-bla. Was sitze ich jetzt auf diesem blöden Schiff? Этот капитан меня не слушает, дурачок. Dieser Kapitän, der Dummkopf, der hört nicht auf mich. Я же ему сказал. Ich habe ihm doch gesagt. Ангел Бога. Der Engel Gottes. Но он не стал ныть. Aber er hat nicht gejammert. И он спас весь экипаж. Und er hat die ganze Besatzung gerettet. Вместе с ним спаслись все эти 276 человек. Und mit ihm sind diese 276 Menschen gerettet worden. Потому что человек веры среди них. Weil ein Mann des Glaubens unter ihnen war. Это так важно, чтобы на твоем корабле был человек Божий. Weißt du, es ist so wichtig, dass auf deinem Schiff ein Glaubensmensch befindet. Иногда бывает, что твоей веры не хватает. Manchmal passiert es, dass dein Glaube nicht ausreicht. Тогда тебе нужен человек Божий. Dann brauchst du einen Gottesmann. Не надо будет гордым, а говорить, да я сам справлюсь. Und du sollst nicht stolz sein und sagen, ich komme schon selber zurecht. Но тебе нужно иметь смирение, потому что Бог смиренным дает благодать. Sondern du musst demütig sein, denn der Herr sagt, dass er den Demütigen seinen Segen gibt. Он дает в нашу жизнь людей Божьих. Und er gibt in unser Leben hinein Menschen des Glaubens. Как в мою жизнь Бог давал всегда людей Божьих. So wie auch in mein Leben hat Gott immer Menschen des Glaubens gegeben. Я почитаю их. Und ich ehre sie und respektiere sie. Вчера буквально мы разговаривали. Also gestern haben wir wortwörtlich gesprochen miteinander. Это люди веры в моей жизни. Das sind die Menschen des Glaubens in meinem Leben. Которые поднимали меня, когда нужно было. Die mich aufgebaut haben, wo es nötig war. Die mich inspiriert und ermutigt haben, wo es nötig war. Когда твой корабль в каком-то шторме, тебе нужен человек Божий на корабле. Und wenn dein Schiff jetzt gerade in einem Sturm befindet, dann brauchst du einen Mann des Glaubens in deinem Leben. Здесь нужно смирение, чтобы послушать. Und hier ist Demut notwendig, damit du auch hören kannst. Потому что Бог смиренным дает благодать. Denn Gott gibt den Menschen, die demütig, die Gnade. Гордым противится. Und den Stolzen widersetzt er sich. Amen. Amen. И когда тебя уговаривает человек Божий, как Павел говорит, кушайте, ребята, кушайте. Und wenn dich ein Mann Gottes überredet und sagt, isst. Когда он вдохновляет тебя и говорит, верь. Wenn er dich inspiriert und aufbaut und sagt, glaube. Тогда надо кушать и надо верить. Dann sollte man essen, dann sollte man glauben. А не сидеть и говорить, не. Und nicht zu sagen, zu sitzen und so sagen, Кошмар, ужас, круто. So was Furchtbares. Не. Nein. Принимай, верь, и тогда ты будешь иметь Empfange es, nimm es an und dann wirst du auch dann wirst du in diese Ruhe Gottes auch einkehren können. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr. Спасибо тебе, папочка. Danke dir, unser Papa. За веру, которую ты дал. Für den Glauben, was du uns gegeben hast. И который отличает нас от этого мира. Und das uns von dieser Welt unterscheidet. Что есть дух веры. Dass es einen Geist des Glaubens gibt. Который противостоит страху. Dass dem Angst widersteht. Heiliger Geist. Дух Святой.